1. Sie erregten das an der Ufer des Sees im Gebiet der Gerasener. 2. Als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm sofort ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war und aus den Graben kam. 3. Dieser Mann lebte unter den Graben und niemand konnte ihn bandagen, nicht einmal mit Ketten. 4. Denn obwohl oft mit Fasten Handfesseln gebunden worden war, hatte die Handfesseln zerrissen und die Fassfesseln zerbrochen, so dass ihn niemand bezwingen konnte. 5. Tag und Nacht hielt sich standig zwischen den Graben und in den Bergen auf, schrie und verlet sich selbst mit Steinen. 6. Als Jesus von Weitem sah, lief auf in zu und warf sich vor ihm nieder. 7. Schrie Lord, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwor dich bei Gott, quali mich nicht, 8. Denn Jesus hat bereits zu ihm gesagt, fair aus, du unreiner Geist, aus diesem Menschen, 9. Jesus fragte ihn, why heißt du, und antwortet, mein Name ist Legion, denn wir sind viel 10. Aber Jesus eindringlich, sie nicht aus dieser gegen zu vertrieben. 11. In der Nahe, Berg, weidet ein Großherd Schwein. 12. Die Geister beten in, sende uns in die Schwein, damit wir in sie fahren können, 13. Jesus erlaubt es ihnen. Daraufhin führen die unreinen Geister aus dem Mann und in die Schwein, woraufhin die etwa 2000 Tier umfassend her den Steilen abhang hinunter in den sie stürzte und ertrank. 14. Die Hirten flohen und berichteten das Geschehen in der Stadt und auf dem Land, woraufhin die Menschen kamen, zu sehen, was passiert war. 15. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Himmels besessenen, der die Legion gehabt hat, bekleidet und bei klarem Verstand dasitzen und sie wurden von Furcht ergriffen. 16. Die Orgensugen erzählten ihnen, was dem besessenen widerfahren war und was mit den Schweinen geschehen war. 17. Daraufhin begannen sie, Jesus zu bitten, Gebiet zu verlassen. 18. Als Jesus ins Boot stieg, bat in der Mann, der zu vor besessen Gusen war, in begleiten zu dürfen. 19. Jesus erlaubt es im Jedoch nicht, sondern sagt, Geh nach Hause zu deinen Luten und berichte ihnen, wie viel der Herr für dich getan und wie sich deine Erbarmt hat. 20. Der Mann ging daraufhin weg und begann in der Decapolis zu verkünden, wie groß ist Jesus für ihn getan hat und allmenschen staunten darüber. 21. Nachdem Jesus mit dem Boot wieder das an der Ufer erregt hat, versammelte sich ein groß Menschenmengem in See. 22. Da kam einer der Synagogen vorste her namens Jairus, als Jesus sah, fiel ihm zu fassen. 23. Bat in eindringlich und sagt, mein klein Tochter liegt im Sterben. Bitte komm und lege die Hand auf, damit sie gerettet wird und lebt. 24. Jesus ging mit ihm, und ein groß Menschenmensch folgte ihm und drängte sich ihm in. 25. Unter dieser Mensch befand sich ein Frau, die sieht Zwulf Jaren und Blutungen lett. 26. Sie hat viel von Weilen aus den Erlitten und Gesamtes Vermogen dafür ausgegeben, one das is a besser Jing im Gegenteil, Zustand hat sich sogar verschlechtert. 27. Als Sie von Jesus gehört hat, kam Sie von hinten durch die Menschen berutsein gewand. 28. Denn Sie dacht, wenn Ich ne sein Kleider beruhe, wird Ich gesund. 29. Sofort versiegte ihr Blutquell, und Sie spürte in ihrem Körper, dass Sie von ihrem Leiden geheilt war. 30. Jesus bemerkt sogleich in sich selbst, dass ein Kraft von ihm ausgegangen war. Wandte sich in der Menschen und fragte, wer hat mein Kleider berührt? 31. Sein Junge sagten zu ihm, du siehst doch, why die Mensch dich bedrängt, und fragst, wer hat mich berührt? 32. Doch blickte sich die Person zu sehen, die's getan hat. 33. Die Frau, die erschrocken und zittend war, weil sie was a widerfahren war, kam, fiel vor im nieder und erzählt im die ganz Wahrheit. 34. Aber sagt zu Tochter, dein Glaub hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deinem Leiden. 35. Warender Noxbrach, Kamen Boten vom Haus des Synagogen Vorsterhersen sagten, Dein Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch weiter? 36. Jesus jedoch ignoriert dies Nachrichten sagt zum Synagogen Vorsterher, Furchte dich nicht, Glaubner 37. Erlort niemandem, in zu begleiten, außer Petrus, Jacobus und Johannes, dem Bruder des Jacobus. 38. Als SIE zum Haus des Synagogen Vorsterhers kamen, bemerkte den Lärm, das Weinen und das Laut klagen. 39. Trat einen sagt zu ihnen, warum macht solchen Lärm und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schlaft. 40. SIE lagten in jedoch aus nachdem el hinausgeschickt hat, nahm den Vater und die Mutter des Kind so sein Begleiter mit in jing Dorthing, wo das Kind lag. 41. Nahm die Hand des Kindes und sagt zu Tala the Kumi, was übersetzt bedutet, Medchen, ICH Sage DIR, stay auf, 42. Sofort stand das Medchen auf und begann zu gehen, SIE war namlich Wolf jar alt. Die Anwesenden waren darauf hin zu tiefsters taunt. 43. Jesus befahl ihnen eindringlich, niemandem devon zu allen, und sagt, man soll et was zu essen geben.